Kundgabe 8941. Empfangen am 22.02.1965. 1. Korinther 15, 29. Taufakt an einem Toten. Lasset mich euch erklären, was ihr zu wissen begehret. Es kann euch immer nur mein Geist belehren, wenn ihr verstandesmäßig nicht den Sinn der Worte erfassen könnet, denn euer Verstand geht falsche Wege, zumal dann, wenn es sich um ein Wort handelt, das nicht in mir seinen Ausgang genommen hat. Dann ist es nötig, meinen Geist anzufordern, der euch Aufklärung geben kann und wird. Einen Taufakt über einem Toten hat es niemals gegeben, jedoch einen Taufakt an einem Toten, und ihr könnet es nur als ein Sinnbild dessen annehmen, dass sich der Mensch des Mitmenschen erbarmt, dass er einem geistig Toten zum Leben verhelfen will, dass er ihm das Wasser des Lebens reicht und also ihn taufet, indem er ihm mein Wort darreichet in Liebe, was unter Taufe überhaupt zu verstehen ist. Immer wieder habe ich von Toten gesprochen, und immer wieder waren darunter die Toten im Geist zu verstehen. Wenn ich euch sagte, lasset die Toten ihre Toten begraben, so war das doch das verständlichste Wort, dass ihr alle begreifen musstet, dass ich von den Toten im Geist gesprochen habe. Und so auch sind diese Worte zu verstehen, die mein Apostel aussprach und die überdeutlich waren, dass jeder Mensch sich der geistig Toten erbarmen sollte. Dass sich aber ein Mensch über einem Toten taufen lassen soll, das ist eine Verdrehung des Wortes, das auch nicht aus mir hervorgegangen ist und auch nicht von meinem Apostel so übernommen werden konnte. Die Menschen haben rein weltliche Begriffe hineingebracht, die ihren niederen Geisteszustand verrieten, die aber von jedem geistgeweckten Menschen erkannt werden als irrig und die nicht als mein Wort wiedergegeben werden dürfen, weil ein solches Wort große Verwirrung anrichtet. Wer die Taufe in des Wortes geistiger Bedeutung versteht, der wird sich auch durch jene Worte nicht beirren lassen. Er wird sie erkennen als falsch und nicht von mir ausgegangen, der ich euch nur immer Aufklärung gebe und alle diese Aufklärungen sich niemals widersprechen. Und wenn ich euch die Bedeutung der Taufe verständlich dargelegt habe, dann kann unmöglich jenes Wort wahr sein, weil es meinem Wort gänzlich widerspricht. Also müsstet ihr glauben, was euch durch Offenbarungen zugeleitet wird, weil ich euch nicht in falschem Denken belassen will, so wie ihr die reine Wahrheit begehret. Amen.